Eine Gedenkveranstaltung zum 70. Gründungstag des verdienten staatlichen Chorensembles fand am 22. Februar statt. Daran nahmen teil der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVJK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, die leitenden Mitarbeiter, Kunstschaffenden und Künstler des verdienten staatlichen Chorensembles. Fang Byung-so verlas das Gratulationsschreiben des ZK der Partei der Arbeit Koreas an die Kunstschaffenden, Künstler und leitenden Mitarbeiter des verdienten staatlichen Chorensembles. Darin hieß es: Als ein Kettenglied des Aufbaus der regulären revolutionären Streitkräfte gründete Präsident Kim Il-sung am 22. Februar 1936, 1947 die spezielle Kunstorganisation der Armee, Vorgänger des verdienten staatlichen Chorensembles, und sorgte dafür, dass sie durch revolutionäre künstlerische Tätigkeiten, die den heroischen Geist der Armee und des Volkes der TVJK und ihren kämpferischen Optimismus darstellten, zum großen Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg und zum Aufbau des gedeihenden Vaterlandes aktiv beitrug. Durch die unermüdliche und energische Leitung entwickelte Genosse Kim Jong-il in der ganzen Zeit der Führung der Songun-Revolution das verdiente staatliche Chorensembles zu einer souveränen und regulären Kunstorganisation und einem weltberühmten Chorensembles weiter. Im Gratulationsschreiben schätzte das ZK der Partei der Arbeit Koreas es hoch, dass die Kunstschaffenden, Künstler und leitenden Mitarbeiter des verdienten staatlichen Chorensembles in den vergangenen 70 Jahren als erster Trompeter der Songun-Revolution mit ausgezeichneten künstlerischen Schaffenserfolgen die Partei und den Staatsführer todesmutig verteidigt und in der Geschichte der Musikpolitik der Partei der Arbeit Koreas deutliche Spuren hinterließen. Auf der Veranstaltung gab es Referat und Reden. Dann wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen.